1. ICH wer dich, mein Gott und König, erheben und deinen Namen für immer und ewig preisen. 2. Taglich wird ICH dich loben und deinen Namen in all ewigkeit rühmen. 3. Jahweh ist groß und verdient hochstes Lob, denn sein groß ist unergründlich. 4. Die Generation soll der nächsten Dein Werk preisen und Dein Machtigen Taten verkünden. 5. Sie sollen von der Pracht deiner majestatischen Herrlichkeit berichten, während ICH Dein Wunder ersal. 6. Sie sollen von der Macht deiner Ehrfurcht gebietenden Taten sprechen, und ICH wird Dein großen Werk verkünden. 7. Sie sollen die Erinnerung an Dein groß Gut verbreiten und über Dein Gerechtigkeit jubeln. 8. Jahweh ist gnädig und barmherzig, ist geduldig im Zorn und Reich und Gut. 9. Jahweh erweist allen sein Gut und sein Erbarmen umfasst all sein Schöpfungen. 10. All dein Werk sollen dich, Jahweh, preisen und dein Getrauen sollen dich loben. 11. Sie sollen von der Herrlichkeit deines Königtums und von deiner Macht sprechen. 12. Damit Sie den Menschen Dein Machtigen Taten und Die Majestatische Pracht Deines Königtums offenbaren. 13. Dein Reich ist ein ewiges Reich und Dein Herrschaft besteht durch all Generationen, zudem ist Jahweh wahrhaftig in all seinen Worten und gnädig in all seinen Taten. 14. Jahweh stutzt all, die zu fallen drohen und richtet all niedige Drachten auf. 15. All Augen blicken erwartungsvoll auf dich, und du gibst ihnen ihren Nahrungs erreckten Sieht. 16. Du öffnest dein Hand und stillst den Hunger aller Lebusen nach deinem Wohlfallen. 17. Jahweh ist gerecht in all seinen Handlungen und gnädig in all seinen Werken. 18. Jahweh ist denen nahe, die in Anrufen, besonders jenen, die in Aufrichtig anflehen. 19. Erfüllt die Wunsch der, die in Fürchten, Hort ihr Hilferuf und rettet Sie. 20. Jahweh beschützt all, die in Leiben, doch die gottlosen Word vernichten. 21. Mein Mann soll den Ruhm Jahwehs verkünden, und als Leben soll seinen Heiligen Namen für immer und ewig preisen.